Die Fortschritte der Archäogenetik in den letzten Jahren sind atemberaubend. Es ist nicht lange her, da hätten so renommierte Magazine wie Science oder Nature die Dekodierung der Schamanen gefeiert. Heute ist die Entzifferung eines prähistorischen Genoms Routine. Da die Techniken, alte Knochen zum Sprechen zu bringen, immer raffinierter, zuverlässiger und vor allem preisgünstiger werden, ist es möglich, für Studien eine große Anzahl von menschlichen Genomen zu untersuchen und damit umfassende Forschungsfragen anzugehen. Das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist dabei weltweit führend. Für unsere aktuelle Studie, in die auch die Daten der Schamanin eingeflossen sind, haben wir das Erbgut von 101 Menschen untersucht, die zwischen 7000 und 3000 vor Christus in Europa lebten, sagt Haag. Mit solchen Datenmengen wird es möglich, endlich Fragen zu beantworten, welche die Archäologie seit Jahrzehnten umtreibt. Auch jene, die wir schon gestreift haben. Was passierte, als Kohorten von Ackerbauern aus Anatolien nach Europa kamen, mit einem völlig neuen Lebensstil im Gepäck? Welcher Art war das Aufeinandertreffen mit den hiesigen Jägern und Sammlern? Zu Lebzeiten der Schamanin muss es im westlichen Teil Anatoliens rumort haben. Was die Gründe dafür waren, dass sich so viele Menschen entschlossen, ihr Glück in unbekannter Ferne zu suchen, ist noch nicht definitiv geklärt. Bevölkerungswachstum und das Knappwerden des für Landwirtschaft nötigen Bodens werden dazu beigetragen haben. Eventuell auch Seuchen, die damals von den domestizierten Tieren auf die Menschen übersprangen, möglicherweise Missernten. Das Klima spielte bei der Ausbreitung der Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Jedenfalls sind um 7100 vor Christus die ersten Siedlungen im Ägäisraum nachweisbar. Von dort drangen die Siedler auf zwei Hauptrouten nach Europa vor. Die eine führte den Balkan hoch, am Mittelmeer entlang, nach Italien und Südfrankreich, von dort Richtung Spanien oder das Rhonetal nehmend nach Norden. Der zweite Siedlertreck folgte der Donau entlang nach Mitteleuropa. Nach anderthalb Jahrtausenden treffen die Nachfahren der bäuerlichen Pioniere im Pariser Becken aufeinander. Unsere Analysen zeigen deutlich, erklärt die Erstautorin der Studie Maite Rivolia, dass es unterwegs aller Orten zu Vermischungen zwischen den einwandernden Bauern und lokal lebenden Jägern und Sammlern kam, wobei das in jeweils sehr unterschiedlichen Ausmaßen der Fall war. In diesem Kontext verrät das Erbgut der Schamanin, unter ihren Vorfahren findet sich keine Spur anatolischer Einwanderer. Das war bei ihrer Datierung um 7000 vor Christus auch nicht anders zu erwarten. Die Landwirtschaft war damals noch 2000 Kilometer oder 1500 Jahre entfernt. Wenn es da nur nicht das geschliffene Beil in ihrem Grab gäbe. Das riecht geradezu nach Neolithikum und macht alles noch rätselhafter. Woher kommt es? Und warum war es ins Grab der Schamanin gelangt? War sie vielleicht selbst im Süden gewesen? War vielleicht sogar das Kind das Produkt eines solchen Kontaktes? Angesichts seiner fehlenden DNA ist das nur abenteuerliche Spekulation.